Nadab aber und Abihu, die Söhne Aarons, nahmen ihre Kohlenpfannen, taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten so ein ungehöriges Feueropfer, das er ihnen nicht geboten hatte, vor Jahwe. Da ging Feuer aus von Jahwe und verzehrte sie, so dass sie dort vor Jahwe starben. Da sprach Mose zu Aaron, hier erfüllt sich, was Jahwe angekündigt hat, indem er sprach, an denen, die mir nahestehen, will ich meine Heiligkeit erweisen. Und vor allem Volke will ich mich verherrlichen. Aaron aber verhielt sich schweigend. Da rief Mose Misael und Elzaphan, sie Söhne Usiels, des Oheims Aarons, herbei und gebot ihnen, tretet herzu und tragt eure Verwandten von dem Platze vor dem Heiligtum hinweg hinaus vor das Lager. Da traten sie herzu und trugen sie in ihren Leibröcken hinaus vor das Lager, wie Mose geboten hatte. Aaron aber und seinen Söhnen Eliasar und Itamar gebot Mose, ihr dürft eure Häupter nicht entblößen und eure Kleider nicht zerreißen, sonst müsstet ihr sterben, und er würde heftig auf die ganze Gemeinde zürnen. Eure Brüder aber, das ganze Haus Israel, mögen den Brand beweinen, den Jahwe angerichtet hat. Auch dürft ihr nicht zur Türe des Offenbarungszeltes hinausgehen, damit ihr nicht sterbt, denn das Salböl Jahwes ist auf euch. Sie aber taten nach Moses Geheiß. Und Jahwe redete mit Aaron also, Wein und berauschendes Getränk dürft ihr, du und deine Söhne, nicht trinken, wenn ihr ins Offenbarungszelt hineingeht, sonst müsst ihr sterben. Das ist eine für alle Zeiten geltende Satzung, die ihr beobachten sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Und ihr sollt unterscheiden zwischen dem, was heilig, und dem, was nicht heilig ist, zwischen dem, was unrein, und dem, was rein ist, und sollt die Israeliten alle die Satzungen lehren, die ihnen Jahwe durch Mose verkündigt hat. Und Mose gebot Aaron, sowie Eliasar und Itamar, die ihm von seinen Söhnen noch geblieben waren, nehmt das Speisopfer, das von den Jahwe dargebrachten Feueropfern noch übrig ist, und esst es ungesäuert neben dem Altar, denn es ist hochheilig. Darum sollt ihr es an heiliger Stätte essen, denn es ist die Gebühr, die dir und deinen Söhnen von den Feueropfern zufällt, so ist mir's geboten. Die Webebrust aber und die Hebekeule sollst du neben deinen Söhnen und Töchtern an reiner Stätte essen, denn sie sind verliehen als die Gebühr, die dir und deinen Kindern von den Heilsopfern der Israeliten zufällt. Die Hebekeule und die Webebrust soll man neben den zu Feueropfern bestimmten Fettstücken bringen, damit sie als Webe vor Jahwe gewebt werden, dann sollen sie dir und deinen Kindern als eine für alle Zeiten feststehende Gebühr zufallen, wie Jahwe befohlen hat. Als sich nun Mose angelegentlich nach dem Sündopferbock erkundigte, befand sich, dass er verbrannt war. Da zürnte er heftig auf Eliasar und Itamar, die Söhne Aarons, die diesem noch geblieben waren, und fragte, warum habt ihr denn das Sündopfer nicht gegessen an heiliger Stätte? Denn es ist hochheilig, und er hat es euch verliehen, um die Verschuldung der Gemeinde hinwegzuschaffen und ihnen Sühne vor Jahwe zu erwirken. Ist ja doch sein Blut nicht ins Innere des Heiligtums gebracht worden, somit musstet ihr es essen im heiligen Bezirke, wie ich befohlen hatte. Da antwortete Aaron Mose, bedenke, sie haben heute ihr Sündopfer und ihr Brandopfer vor Jahwe dargebracht, und mich betraf dennoch solches, wenn ich nun heute Sündopferfleisch genießen wollte, würde das wohl Jahwe gefallen? Als Mose das hörte, ließ er sich's gefallen.